Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant und so sind es natürlich auch die Hinweise. Mitraten, natürlich erwünscht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch eure 10 Hinweise schicken. Als Inspiration oder schon komplett fertig, wer weiß das so genau. Und nun viel Spaß mit A, der Kurzform von Ach. Und nun von und mit Jürgen präsentiert eine neue Folge A. Nächste Woche kommt dann das 3-Stunden-Big-Band-Intro. Von mir präsentiert, aber nicht von mir verfasst. Ich habe nämlich Post bekommen, und zwar mehrfach. Und auch noch mehrfach von der gleichen Person. Und also hier einmal habe ich einen Brief bekommen. Aber dass du einen Stalker hast, auf die Idee bist du noch nie gekommen. Nee, aber es ist eine schöne Vorstellung. Ich werde in Zukunft öfter mal hinter mich blicken auf der Straße. Nee, also wir haben ja hier so einen Videochat. Ich kann euch mal schön die Rückseite des Briefes zeigen, den ich bekommen habe. Das ist ein kotzendes Einhorn, das ein Regenbogen kotzt. Ja, und drunter steht, ist fies. Und schön finde ich auch den Adressat. Das kann ich leider nicht gut sehen. Da steht ganz groß A, Ausrufezeichen, Jürgen Kraus. Finde ich schön. Das ist vom Arnim. Den Arnim kennt ihr. Der Arnim hat einen schönen Brief geschickt mit schönen Hinweisen, auf die ich gleich noch näher eingehen werde. Er hat aber auch auf Philips Aufruf, glaube ich, auf die Snail Mail Challenge eine Postkarte geschickt, die ist so breitband, die muss ich hochkant in die Kamera halten. Auch sehr schön. Selber gezeichnet oder was? Nein. Das weiß ich nicht. Ich glaube Philipp, nicht. Darf ich mal ganz kurz bei einem der vielen Dingen, die du so mitmachst, bin ich besonders interessiert an deiner Lapsgauss-Projekt. Ich sehe hier gerade von Daniel Wallace, Evil Wallace genau. Auf Twitter. Ja, der Twitter hat ein Foto von Lapsgauss mit einem Flensburger Pilz, was ich hier gerade sehe, wo ich aufs Abendessen warte und ich möchte in den Bildschirm hineinspringen. Ja. Das ist das pornöseste Lapsgauss-Bild, was ich jemals gesehen habe und ich will es. Ich wollte noch nie ein Lebensmittel so sehr. Ja. Dann musst du dich mal mit Sven auseinandersetzen. Sven ist ein hervorragender Koch und auch ein Mensch, der den feinen Genüssen des Lebens nicht abgeneigt ist. Wobei er immer so, ich finde, sehr schön positiv mit den Dingen auf dem Boden steht und auch einfach jemand ist, der mit der Elbfanno benannten Pfanne zum Potstock gefahren ist. Und diese Pfanne ist einfach zu groß, um sie in einem Kombi zu transportieren. Und in solchen Dingen hat er schon gekocht. Der macht einfach mit die Verpflegung, also gehört zum Team Küche des Potstocks und ich bin immer in regem Austausch mit ihm, immer mal wieder. Und ich habe mir von einem norddeutschen Podcast-Kollegen, den wir hier auch schon zu Gast hatten, dem Jörn vom Hobby-Querschnitt-Podcast, von ihm habe ich mir ein Rezept für Lapskaus geben lassen. Weil ich habe das bis jetzt nur ein einziges Mal gegessen. Da war ich mal im Urlaub in Norddeutschland und habe gedacht, ich probiere das jetzt mal, wenn es so eklig ist. Ich will das wirklich mal wissen. Und was soll ich sagen? Ich war entzückt. Mir schmeckt das ganz hervorragend. Und jetzt habe ich neulich selber welchen nachgekocht. Das Rezept ist ganz hervorragend. Und dann habe ich das mit den norddeutschen Podcast-Kolleginnen und Kollegen geteilt, die mir daraufhin eine ehren-norddeutsche Staatsbürgerschaft ausgesprochen haben, weil er recht ordentlich aussah. Die einzige Erkenntnis, die ich hatte, so Verbesserungsvorschlag an mich selber, mehrstückig kochende Kartoffeln zu nehmen, keine mehlig kochen, denn sonst wird's zu cremig. Okay. Ich kann dir gerne das Rezept jetzt zukommen lassen. Zu sehr in die Details sein. Du wolltest es wissen, du bekommst die Info. Arne, ich muss mich sehr für meine beiden Mitpodcaster entschulden, die es nicht schaffen, mal 20 Sekunden bei mir zu bleiben, dann aber 5 Minuten einen Lapskaus-Monolog halten. Es tut mir sehr leid. In diesem Briefumschlag, vielleicht fragt ihr euch ja, was in diesem Briefumschlag war. Ach nee, lass was mal stecken. Was war denn in dem Umschlag? 10 gefaltete Hinweise. Oh. Die 10-Faltigkeit. Oh, der war echt super. Der war klasse, Philipp. Erstens, Frau im Mond. Frau im Mond. Zweitens, Riesenstadt. Ey, wer hier im Hintergrund heimlich googelt, ne, der kriegt gleich auf die Finger. Das habe ich genau gehört. Das Abendessen ist um 19 Uhr serviert. Es ist 19 Uhr 5. Ich muss jetzt sagen, dass gerne ohne mich gegessen werden soll. So, tut mir leid. Genau gehört. Franz Lang. Nein, Fritz Lang heißt er. Ich kenne die Antwort nicht. Okay. Ich hoffe, dass die Antwort irgendwo hier drin steht. Ach, hier steht Lösung. Hier steht Lösung. Ja. Soll ich da mal reingucken? Ja. Ja. Echt? Ja, dann kann ich nämlich schnell zum Abendessen. Es gibt Cordon Bleu. Ah, jetzt wollte ich gerade sagen, nee, fängt mit A an, aber hier steht, ja doch, nee, fängt mit A an. Jetzt habe ich zu viel verraten. Aber da ist irgendein Geschmack, ich möchte jetzt noch nicht spoilern, da ist irgendwas, da steht noch mehr, drauf. Drittens. Oh, geht's aber. Ich bin zu doof, ein zweifach gefaltetes Papier aufzufalten, es tut mir sehr leid. Es wäre mega geil, wenn das jetzt so Origami wäre, total kompliziert aufzufalten. Hey, ist es nicht. Ich bin einfach nur zu doof. Indisches Grabmal. Oh. Möchtest du deine Antwort nochmal überdenken oder was habe ich dem O zu entnehmen? Sean Connery. Ich glaube nicht, dass er bei einem Mondbild gespielt hat oder irgendwas damit zu tun hatte. Der war doch Ende 20er Jahre, also. Tja. Oder vielleicht gab es ja ein Remake, keine Ahnung. Todeshaus am Fluss. Also ich glaube trotzdem, dass wir im richtigen Genre unterwegs sind mit Filmen und Fernsehen. Ja, das klingt nach einem eher frühen... Wenn es ein Mathematiker wäre, das wäre so super. Ich hätte mich selten so sehr über Mathematiker gefreut. Sehr gut. Ja, und das Todeshaus am Fluss ist nur eine besondere Abart des Haus des Nikolaus eigentlich. Nein. Fünftens. Zwei Western. Wenn Leute mir sagen, dass Informatik ganz viel Mathe ist, dann sage ich immer, ja, das ist die Art von Mathe, wo man beweist, an welchen Stellen man anfangen kann, das Haus vom Nikolaus zu malen und an welchen nicht und warum das geht. Hm, schön. Hm. Da unbedingt mal hier Kurt Albert dazu befragen. Wie viele Lösungen gibt's zwischen 80 und 90 oder so? Die hat er doch alle mal vor wie Langeweile. Wie viele Lösungen gibt's? Auf skizziert. Sechstens. Lilith and Lee. L-Y. Wie spricht man das aus? Lilith and Lee. Wenn ich's wüsste, könnte ich's dir sagen, Jürgen. Würdest du aber wahrscheinlich nicht, weil du ein tief schlechter Mensch bist. Halt doch mal die Hinweise in die Kamera und dann kann ich dir sagen. Okay, gut, so funktioniert das nicht. Ach, die nicht zusammengeklöten Hinweise, die helfen mir nichts. Nein. Siebtens, Anti-Nazi-League. Was? Soll ich dir denn mal in die Kamera halten? Die Anti-Nazi-League? Und dann guckt er nicht. Aber hatte ich sie in die Kamera und Liga oder wirklich League auf Englisch? Dafür hatte ich es doch in die Kamera. League wie Liga auf Englisch. Ah ja, okay. Lea Gue. Sehr gut. Die Liga der außergewöhnlichen Anti-Nazis. Ja, da hätte schon Connery tatsächlich gepasst. Ja, vielleicht ist es ja. Das ist ja schon gespielt. Das ist halt echt bitter, dass das einfach sein letzter Film war, ne? Und ich glaube, war es nicht, dass er Herr der Ringe ihm noch angetragen haben, dass er da irgendwie für eine Unsumme Geld hätte mitmachen dürfen? Ich weiß gar nicht. Das ist ein typischer Mensch, der sehr viel ausgeschlagen hat. So. Mm. Achtens. Nibelungen. Immer noch? Seid ihr immer noch? Bleibt ihr bei eurer Antwort? Ja. Neuntens. Gehetze. Ja, wir sind, also ich bin mir sehr sicher, wir sind immer noch irgendwie so in dem Filmding, aber jemand anders als lang fällt mir da einfach nicht ein. Was mich ganz leicht irritiert, wenn es jetzt nicht die offensichtlichen Antworten sind, die ihr schon gegeben habt, dann stehen wir ganz schön dumm da mit unseren Hinweisen. Moment, aber es ist kein Aufklärungsschreiben dabei. Ja, aber du hast doch schon du hast doch schon vorgelesen, dass die Lösung mit einem A anfängt und damit nicht verlangt sein kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, da steht mehr drauf. Vielleicht war das auch nur einfach, ich habe nicht alles aufgefalten, vielleicht war das auch nur eine Einleitung zur Auflösung. Ja, oder ein Auflösung, Doppelpunkt. Ich wollte es mir ja nicht spoilern. Okay. Zehntens. Sternchen Wien, Kreuzchen Beverly Hills, Kalifornien, 5.12.1890 bis 2.8.1976. Also das Sternchen steht für geboren und das Kreuzchen für gestorben. Ach so. Das ist so, ich bin jetzt mal so frei, diese, da ihr das ja auf der visuellen Ebene nicht seht. Beverly Hills. Damit ist, glaube ich, Sean Connery raus. Ich bin da kein Experte. Würde ich jetzt auch mal sagen. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Puh, jetzt wird's spannend. Ein Apronym, erstens bis neuntens, Klein J minus Großnot, Kritzel, Kritzel, Arnim. Also wir müssen uns jetzt, glaube ich, aus den Hinweisen noch die Lösung zusammenbauen. Ja, das habt ihr jetzt davon. Ne? Wenn ihr sagt, Leute, lasst euch mal was Kreatives einfallen, dann kommt sowas dabei raus. So, wisst ihr, was ein Apronym ist? Das ist doch aber eigentlich der Klassiker, also auch so in Werbung und ich kenne es ja auch von den Theatersachen. Da gehst du irgendwo hin und dann heißt es immer, hier komm, wir wollen richtig kreativ. Dann bist du richtig kreativ und dann ist so ein, ja, aber so, ja, so wollte man es jetzt aber auch, oder nicht? Also irgendwie gebastelt ein bisschen anders. Man kann nie den Leuten recht machen, es ist immer dasselbe. Das beantwortet jetzt meine Frage nicht. Wisst ihr, was ein Apronym ist? Ja, das ist, ich habe das Gefühl, wir müssen immer das erklären. Die erste Buchstabe, nimmst, oder? Mhm. Das ist ein Akronym. Aber was ist ein Apronym? Dann weiß ich es. Das weiß ich. Der letzte Buchstabe. Da fällt mir doch kein Grund, tatsächlich was runter. Kein Grund hier zu randalieren. Ein Apronym ist eine Sonderform des Akronyms, bei der die Buchstaben nicht nur einfach irgendeine Buchstabenkombination ergeben, sondern auch noch ein bereits existierendes Wort. Ta, ta, ta. Seid ihr hier froh, dass ihr jemanden hier, ich glaube, ich kann es mir mit schon vorstellen. Mit ein wenig Hirn. Es fängt nämlich schon mit einem F an. Und es geht mit einem R weiter. Falco. Franz Kafka. Und ich finde die drei nicht mehr. Dann müssen wir das an der Stelle leider beenden. Hier, I. T. Lasst mich raten. Ich kann immer noch nicht glauben, dass dieses Gedicht, was du neulich vorgelesen hast, dem Podcast von Sean, The Germany Experience, dass das tatsächlich ein ernsthaftes Gedicht war. Leute, springt mir mal bitte bei. Könnt ihr mal bitte alle dem Dominik schreiben, ein einfaches, was du kennst, Schütze Grimm nicht, oder ein Schütze Grimm, ich bin ganz bei dir, habe ich noch nie gehört. Okay, warte. Wir haben hier so einen kleinen Beef laufen und Dominik sagt, Schütze Grimm muss man nicht kennen. Und ich sage, das lernt man eigentlich in der dritten Klasse mal. Naja, vielleicht in der fünften. Das habe ich. Aber. Es schreibst ist du mir jetzt gerade, Philipp? Ja. Damit, der Philipp hat bei Hinweis Nummer 2 gelöst, wir haben es nur nicht gemerkt. Sehr schön. Aber hast du nicht gesagt, es fängt mit A an? Das kapiere ich jetzt irgendwie gerade nicht. Ja, ich habe es dir ja jetzt versucht zu erklären. Warte mal, ich zeig dir den. Ich zeig dir die Lösung nochmal. Das dauert noch ein bisschen. Das Wort, das auf dem Lösungszettel stand, war Apronym. Ah. Und ich hatte den aber nicht aufgefaltet, weil ich es mir nicht spoilern wollte und habe nur das A, A gesehen. Ja, das ist also ein ziemlicher Fail. So, einmal mehr hat Kollege Weißmann direkt alles richtig gemacht. Aber es ist auch schön, dass man es auch mal bis zum Ende nicht weiß, dass er alles richtig gemacht hat. Ja, also das war wieder eines meiner, das muss ich jetzt vielleicht, ich habe das Gefühl, das nochmal betonen zu müssen, das war eines meiner wertschätzenden Knüllgeräusche. Danke. Kannst du das nicht wertschätzen an der Stelle bitte nochmal kurz? Aua. Ich frage mich, wie viel uns davon auch vorne schon rausrechnet, von diesen wutentbrannten Rumpelgeräuschen. Ja, ich bin jetzt, das ist natürlich ein klassischer Anfängerfehler, hier in mein Mikrofon gestoßen. Beim wutentbrannten Zerknüllen, aber da hält mich einfach nichts mehr. So, ja, danke Arnim. Dankeschön. Vielen Dank. Sorry, dass ich es so schnell hatte, aber war ja schön, dass wir es nicht wirklich wussten. Und nur, falls du dich fragst, ja, die Postkarte ist natürlich noch vollkommen intakt. Oh. Muss ich da eigentlich drauf antworten? Ich kenne die Regeln der Snail-Mail-Challenge ja, nicht. Also Snail-Mail heißt, du kriegst eine, du schreibst eine zurück. Mist, ich habe nämlich du schon zwei bekommen. Du schickst ihm Lapskaus. So ein Briefumschlag. Kann auch sein, dass ich da was verwechsel, aber ich habe auch echt Hunger. Ja, dann würde ich sagen, Dominik, viel Spaß bei dem Cordon Bleu. Und dann berichtest du ins, dann musst du uns aber auch in der nächsten Aufnahme, die für unsere Zuhörenden wahrscheinlich in der Vergangenheit schon rausgekommen ist, berichten, wie dein Cordon Bleu war. Ich war das einmal in Irland und ich habe das sehr gefeiert, als wir da durch die Prärie sappen und in so einem kleinen Dörfchen eine kleine irische Eckkneipe entdecken, die Gordon Bleu hieß. Hab ich sehr jetzt gefeiert. Muss ich an der Stelle nur erzählt, um noch ein bisschen die Zeit, um Dominik noch ein bisschen zu quälen. Aber da siehst du mal, wie sehr ich deine Empfehlung wertschätze, weil tatsächlich ich glaube, dass etwas, was du mir vor 15 Jahren schon empfohlen hast, dir in meine Hände geraten ist, und zwar mit dem Kühlschrank durch Irland oder Schottland. Und? Hast du es mal jetzt auf deine To-Do-Liste gesetzt, ja? Ich habe jetzt rigoros ausgemistet und das habe ich tatsächlich behalten und werde es lesen. Wow. Und dann bitte noch aus der Reihe kommt noch mit dem Piano über die Pyrenäen und Matchball in Moldawien. Okay. Und kennst du die eigentlich Funny Story bei diesen Büchern? Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber da wir diesen Podcast mal, also es ist glaube ich klar, dass mir nicht viel peinlich ist. Ich habe tatsächlich dieses Buch damals in Irland in die Hand genommen und gekauft, weil es von Tony Hawk war. Und ich dachte mir, geil, Tony Hawk hat ein Buch geschrieben, wusste ich gar nicht. Und hab's mitgenommen. Auf so einem, ja, ich glaube, es war so Secondhand. Aber ich hab's ich hab's mega gefeiert. Das war eine der größten, positivsten Bücherüberraschungen meines Lebens. Ja. Man hätte natürlich auch hinten drauf einfach lesen können, dass es nicht Tony Hawk ist, aber das macht jetzt die Anekdote ein bisschen kaputt. Man muss ja auch einfach mal manchmal in Abenteuer hineinschlittern, nicht wahr? Das habe ich wirklich schon sehr oft empfohlen, das Buch. Also, jetzt kann ich euch noch sagen, dass Fucking in der Nähe von Berchtesgaden wohl jetzt mit Doppel-G sich umnennt. Weil ich so oft nicht mehr ertragen. Das Ortsschild geklaut wurde. Anscheinend, ja. Hab ich euch erzählt, dass ich diesen Sommer in Petting war? Wahrscheinlich habe ich ein Bild geschickt. Ich war in Petting. Wahrscheinlich. Und ich bin natürlich am Ortsschild ausgestiegen und habe ein Foto gemacht. Natürlich. Das sollte klar sein. HDGDL, ich wünsche euch ein schönes Leben. Ich gehe jetzt Cordon Bleu, das wird voll geil. Dann einen schönen Abend euch noch. Macht's gut. Tschüss. Oder Tag. Ciao, ciao. Oder Woche. Oder Monat. Oder Jahr. Oder Leben.